Good morning. Guten Morgen. Look at the power of Christianity. Schau die Macht des Christentums. You know, Christianity is not like another religion. Das Christentum ist nicht gleich wie eine andere Religion. I don't like it when people put the Christian faith together in the same pot with all the other religions. Ich mag es nicht, wenn der christliche Glaube zusammen mit anderen Religionen in den gleichen Topf geworfen ist. No, he's Muslim, he's Buddhist. He's Catholic and I'm Christian. Er ist ein Muslim, er ist ein Buddhist, er ist Katholik und ich bin Christ. Look, religion and Christianity are two completely different things. Religion und das Christentum sind zwei ganz verschiedene Dinge. They're not even related to one another. Sie haben nicht einmal einen Bezug zueinander. The only thing they have in common that somewhere there is a God that they believe in. Das einzige, was sie gemeinsam haben, ist, dass es irgendwo einen Gott gibt, an den sie glauben. Christianity is not a religion. Das Christentum ist keine Religion. It's an active, vibrant, living relationship with God. Es ist eine aktive, vibrierende, lebendige Beziehung mit Gott. You know, the Christian faith never offers us a life exempt from suffering. Weißt du, der christliche Glaube offeriert uns nie ein Leben, das vom Leiden befreit ist. The Christian faith doesn't offer us a life exempt from negative circumstances. Der christliche Glaube offeriert uns nie ein Leben, das von negativen Umständen befreit ist. Not exempt from pain, frustrations and difficulties. Nicht befreit von Schmerz, Frustration und von Schwierigkeiten. That's something that we need to grab hold in our heart. Das ist etwas, was wir in unserem Herzen ergreifen müssen. If you believe in the finished work of the cross, I promise you, you will never have a problem because you're blessed with every spiritual blessing in heavenly places. Wenn du an das vollbrachte Werk am Kreuz glaubst, dann verspreche ich dir, dass du nie ein Problem hast, weil du mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt gesegnet bist. I don't believe that, neither do I preach that. Das glaube ich nicht und ich predige das nicht. Do I believe that through the finished work of the cross we are already blessed with every spiritual blessing in the heavenly place? Glaube ich, dass durch das vollbrachte Werk am Kreuz wir mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt gesegnet sind? You better believe that I really do believe that. Du solltest besser glauben, dass ich das glaube. But listen. Hör zu. Here is what I understand. Folgendes verstehe ich. True Christianity never gives you a guarantee that you will be exempt from difficult times. Wahres Christentum gibt dir nie eine Garantie, dass du von schwierigen Zeiten befreit bist. In fact, it gives you the opposite guarantee. In Wirklichkeit gibt es dir die gegenteilige Garantie. Have they persecuted me, they shall persecute you too. Wurde ich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen, sagte Jesus. If they hated me, they will hate you too, Jesus said. Hassten sie mich, so werden sie euch auch hassen, sagte Jesus. No disciple is greater than his master. Kein Jünger ist größer als sein Meister. Look, schau. True Christianity gives us the joyful expectation, the hope. Wahres Christentum gibt uns die freudige Erwartung, die Hoffnung. Absolutely everything I walk through, I can use. Dass ich absolut alles, das ich durchlebe, gebrauchen kann. I want you to really think this thought deeply with me. Ich möchte, dass du diesen Gedanken mit mir in seiner Tiefe durchdenkst. Why do you try to find a way out of difficult moments and sufferings and pain and frustration? Warum suchst du einen Weg heraus aus schwierigen Momenten, Leiden, Schmerz und Frustration? Instead of finding the redemptive purpose in it. Anstatt den erlösenden Zweck darin zu finden. Our most bitter tree, which is the cross, unser bitterster Baum, der das Kreuz ist, is supposed to bear the sweetest fruit, the redemption of humanity. Soll die süßesten Früchte tragen, die Erlösung der Menschheit. Do you know, if you will only understand that, wenn wir dies nur verstehen würden, you know, in our Christian life we have that incredible hope. In unserem christlichen Leben haben wir diese unglaubliche Hoffnung. That joyful expectation that no matter how bitter my moment is, it's going to bear sweet fruit. Diese freudige Erwartung, dass wie bitter auch mein Moment ist, er süße Früchte tragen wird. You know, every time I understand this and open my heart to this hope, which is a truly joyful expectation. Jedes Mal, wenn ich das verstehe und ich mein Herz für diese Hoffnung öffne, welches eine wahre freudige Erwartung ist, what's going to happen? Was passiert dann? I will just be like the Apostle Paul. Dann werde ich genauso sein wie der Apostel Paulus. Matthäus and me both have a Bible verse that both of us love so much. Matthäus und ich, wir beide haben einen Bibelvers, den wir so sehr lieben. Romans 8, verse 18. Römer 8, Vers 18. For I consider that the temporary sufferings of this life and nothing compared to the glory that awaits us. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. What a hope. Was für eine Hoffnung. I mean, what a hope that no matter how bitter it is right now, it's going to bring glory. Was für eine Hoffnung, wie bitter es gerade jetzt auch sein mag, es wird Ehre bringen. Look at Colossians 1 verse 5. Schau Kolosse 1 Vers 5. Because of the hope which is laid up for you in heaven, of which you heard before in the word of truth of the gospel. Wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist, von ihr habt ihr vorher schon gehört im Wort der Wahrheit des Evangeliums. Listen. Hört zu. If nothing in this earth works good for you, you have a hope that's laid up for you in heaven. Wenn auf dieser Erde nichts für dich gut geht, dann hast du eine Hoffnung, die im Himmel für dich aufbewahrt ist. May I ask a question? Darf ich eine Frage stellen? No, let's not ask a question. Let's tell you something. Nein, stellen wir keine Frage, lass uns was sagen. When I first heard that theology, which I personally do not agree with, als ich zum ersten Mal von dieser Theologie hörte, mit der ich persönlich nicht übereinstimme, there are parts that I can understand and accept. Es gibt Teile davon, die ich verstehen und akzeptieren kann. But in general, the theology as a whole, I cannot understand. I cannot accept. Aber die Theologie als Ganzes kann ich nicht akzeptieren. It's called the vision of the overcomers. Sie heißt die Vision der Überwinder. So here is what it says. Folgendes sagen sie. If you are a really, really, really, really good boy here in your Christian life on earth. Wenn du ein wirklich, wirklich guter Junge bist in deinem christlichen Leben hier auf der Erde. Do everything really right and specially serve your church really, really well. Du alles wirklich gut machst und du speziell deiner Kirche sehr gut dienst. Then you are considered an overcomer and you're going to have a really nice life in the 1000-year millennium. Dann wirst du als Überwinder angesehen und wirst ein wirklich nettes Leben im 1000-jährigen Reich haben. If not, you're going to have trouble for 1000 years. Wenn nicht, dann wirst du 1000 Jahre lang Probleme haben. You know, when I first came across this theology, I was shocked how people were motivated by this. Als ich mit dieser Theologie in Berührung kam, war ich schockiert, wie die Leute dadurch motiviert wurden. You know, and people said to me, Leute sagten zu mir, but Reinhard, doesn't that motivate you for 1000 years you can have it really, really well? Aber Reinhard, motiviert dich das nicht, dass du während 1000 Jahren wirklich es gut haben wirst? I mean, if you live 80 years on this earth, wenn du 80 Jahre auf dieser Erde lebst, 1000 years is more than 12 times as much, 12 and a half times as much. Sind 1000 Jahre mehr als 12 mal so viel, 12,5 mal so viel. I looked at them in their face and I said, no. Ich schaute ihnen ins Gesicht und sagte, nein. I said, if 1000 years is 12 and a half times as much as 80 years. Ich sagte, wenn 1000 Jahre 12,5 mal so viel sind wie 80 Jahre. You tell me how many more times eternity is than 1000 years. Dann sagt mir, wie viel mehr als 1000 Jahre die Ewigkeit ist. You tell me. Sagt mir. Can you do the math? Kannst du das ausrechnen? Nobody can do it. Niemand kann das tun. So I have never been motivated by 1000 years. I've always been motivated by eternity. Ich wurde nie durch die 1000 Jahre motiviert. Ich wurde immer durch die Ewigkeit motiviert. I have an eternal hope that's laid up for me in heaven and I can't wait to go there. Ich habe eine ewige Hoffnung, die für mich im Himmel aufbewahrt ist und ich kann es kaum erwarten, dorthin zu gehen. Look what Paul told Titus. Schau, was Paulus Titus sagte. Chapter 2 verse 13. Kapitel 2 Vers 13. Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. We Christians have a hope that goes beyond this world. Wir Christen haben eine Hoffnung, die über diese Erde hinausgeht. And it's not a hope according to Webster. Und es ist nicht eine Hoffnung gemäß Websters. It's a guarantee. Es ist eine Garantie. Absolutely certain. Es ist absolut sicher. Because it's my Jesus that made it happen for me. Weil es mein Jesus ist, der es für mich möglich gemacht hat. Do you know when I used to have WhatsApp? Als ich WhatsApp hatte. Do you know what my profile on WhatsApp was? Weißt du, was ich für ein Profilbild hatte? Live for eternity, start now. Lebe für die Ewigkeit, beginne jetzt. That's our hope. Das ist unsere Hoffnung. See you tomorrow. Sehe dich morgen.